The Man Who Lost China, der Mann, der China verloren hat, so heißt eine Biografie Chiang Kai-sheks. Gemeint war das aus westlicher Sicht verloren an die Kommunisten, der Titel stammt aus dem Kalten Krieg. Aber kein Zweifel, auch Chiang Kai-shek selber muss sich als Verlierer gefühlt haben, als er sich im Dezember 1949 auf die Insel Taiwan absetzte. Chiang Kai-shek war seit jungen Jahren Militär und militärisch war er geschlagen worden. 1911 hatte Sun Yat-sen mit seiner nationalen Partei, der Kuomintang, die letzte chinesische Kaiserdynastie gestürzt. Mit dabei der 24-jährige Chiang Kai-shek. Die Republik China dominierten zunächst andere, lokale Militärführer, sogenannte Warlords. In den 20er Jahren orientierte sich die Kuomintang zunächst an Lenins KPDSU. Die galt als Musterbeispiel für eine effektive Partei. Da war es nur folgerichtig, dass die Kuomintang mit den gerade neu gegründeten chinesischen Kommunisten und sowjetischen Beratern eng zusammenarbeitete. Einer war schon sehr früh sehr skeptisch, Chiang Kai-shek. Der Antikommunismus sollte seine ganze politische Laufbahn prägen. 1927 ließ er Tausende von Kommunisten in Shanghai und Kanton ermorden oder verhaften. 1928 hatte Chiang die wichtigsten Warlords besiegt. Er wurde Chef der Nationalregierung in Nanjing. Von nun an kämpfte er noch erbitterter gegen die Kommunisten. 1934 zwang er deren Guerillatruppen, ihre Basen in Zentral- und Südchina aufzugeben und sich auf den langen Marsch in den Nordwesten zu machen. Mittlerweile gab es immer mehr japanische Übergriffe auf chinesisches Territorium. Doch ein untergebener General musste Chiang Kai-shek 1936 in Xi'an erst spektakulär festnehmen, um ihn zu zwingen, gemeinsam mit den Kommunisten gegen Japan zu kämpfen. Die mangelnde Kampfmoral der Kuomintang-Truppen und die Korruption in der Partei machten sie so unbeliebt, dass die Kommunisten im Bürgerkrieg nach 1945 zur großen Verwunderung aller Beobachter siegten. Den Durchbruch brachte die Schlacht von Xuzhou zum Jahreswechsel 1948-49. Anfang Mai tauchte Chiang Kai-shek in Taiwan auf und nahm in der Nähe von Taipei Quartier. Bereits im Februar hatte Chiang befohlen, die Goldreserven der Zentralbank nach Taipei zu bringen. Bei einer Stippvisite in Kanton im Juli sprach Chiang vor der Führung der Kuomintang, selbstkritisch. Es beschämt mich, jetzt nach Kanton zurückzukehren, in einer Situation des Rückzugs, des Scheiterns. Ich muss zugeben, dass ich für einen großen Teil der Niederlage verantwortlich bin. Dass hier vor der Nase der Regierung Glücksspiel und Opiumschmuggel blühen, ist entsetzlich. Aber wir müssen Kanton halten, unseren letzten Hafen. Doch das waren nur noch Durchhalteparolen, an die Chiang wohl selber nicht mehr glaubte. Er hatte China verloren. Am 1. Oktober proklamierte sein Gegner Mao Zedong in Peking die Volksrepublik. In Taiwan waren Chiang Kai-shek und die Kuomintang auch nicht gerade willkommen. Die Inselbewohner waren zwar Südchinesen, aber bis 1945 war Taiwan mehr als 60 Jahre eine japanische Kolonie gewesen. Und die Taiwanesen sahen nicht ein, warum sie sich jetzt wieder neuen Fremdherrschern unterwerfen sollten. Schon Anfang 1947 gab es Proteste, auf die der Kuomintang-Gouverneur mit einem Massaker reagierte. Der Konflikt prägt noch heute die politische Landschaft in Taiwan. Auf der einen Seite die Kuomintang-Flüchtlinge und ihre Nachfahren, die in den Jahrzehnten nach 1949 alle Macht monopolisierten. Sie sind ungefähr 10% der Bevölkerung. Und auf der anderen Seite die große Mehrheit der alteingesessenen Taiwanesen, die mit den demokratisch gewählten Präsidenten Li Denghui und Chen Shui-bian inzwischen endgültig die Macht übernommen haben. Chiang Kai-shek war von 1950 bis zu seinem Tod 1975 noch einmal Präsident der Republik China. Auch auf der Insel hielt er an der Fiktion fest, die eigentliche rechtmäßige Regierung Chinas zu leiten. Innenpolitisch blieb Chiang Kai-shek ein autoritärer Herrscher. Die Demokratisierung auf Taiwan zuzulassen, das blieb seinem Sohn und Nachfolger Chiang Ching-kuo vorbehalten. Doch aus ein paar Fehlern aus dem Festland hat Chiang Kai-shek gelernt. In Taiwan führte die Kuomintang eine Landreform durch, die zusammen mit großzügiger US-Wirtschaftshilfe den Grundstein für Taiwans Wirtschaftswunder legte. Fünfmal so hoch wie auf dem Festland war der Lebensstandard, als Chiang Kai-shek starb, ein Jahr vor Mao. Hat er am Ende doch nicht verloren?